langer Zeit. War eine Schlampe sehr bekannt. Der sprach alles weit und breit. Und diese Schlampe, die ich meine, die hat Meier. Dumme Wette, Schlampe, Meier. Meier fickt sich durch die Welt. Meier macht, was ihr gefällt. Und diese Schlampe, die ich meine, die hat Meier. Dumme Wette, Schlampe, Meier. Meier fickt sich durch die Welt. Danke.